8. Ich denke, wir haben Platz hier. Hier vorne gibt es noch Platz für Leute, die vielleicht noch draußen im Barbereich sind. Ja, wenn ihr möchtet. Aha. Well, while Priscilla, if they're comfortable, that's fine. Yeah. People are coming in. Während die Leute hier reinkommen. Oh, let's see. Is everybody okay? I mean, it's a little crowded. You okay? Geht's euch allen gut? Es ist ziemlich voll heute hier. Okay. Good. Okay. A little hot? Ist es zu warm? Oh, now that I said this, everybody's hot. Oh no, this is bad. Jedem ist heute heiß, das ist nicht so gut, aber... Okay. Open the window in the back, Priscilla. Vielleicht können wir das Fenster aufmachen hinten. Okay. Thank you. Okay, yesterday we had a great team leaders meeting here. Well, this weekend we had a Friday and Saturday. Dieses Wochenende am Freitag und Samstag hatten wir ein tolles Teamleitertreffen hier bei Reset. And I introduced Ben in a new capacity for our church. Und ich habe Ben vorgestellt in einer neuen Aufgabe in dieser Gemeinde. And Ben is our new director of operations, and I want to welcome him as that. Ben ist unser neuer Director of Operations. Yeah. Und herzlich willkommen, danke. He's gonna make everything good in this place. Er wird alles gut machen hier. See, I make everything messy. He's gonna make it good. Jim macht alles unordentlich und Ben macht es wieder in Ordnung. Okay, good. Okay. I'm very thankful for this man who turned 30 years old yesterday. Ich bin sehr dankbar für diesen Mann, der jetzt gestern 30 geworden ist. See, Hannah, she's not here. She turned 30 years old the day before. Hannah ist auch nicht da. Die wurde vorgestern schon 30. And I turned 30 years old. I can't remember when. Und ich wurde 30. Das kann mich nicht mehr erinnern, wann das war. Okay. We all know that there is a lot of needs in this world. Wir wissen alle, dass es eine ganze Menge von Bedürfnissen in dieser Welt gibt. This world is filled with all kinds of situations that are very, very difficult for people. Die Welt ist gefüllt mit Situationen, die sehr, sehr schwierig sind für die Leute. And I want to speak to you this morning about what our responsibility is as Christians to those who are in need. Und ich möchte heute Morgen zu euch sprechen darüber, was unsere Verantwortung ist als Christen gegenüber den Leuten, die bedürftig sind. What does God expect from us? Was erwartet Gott von uns? How should we be acting when we find somebody who's in need? Wie sollen wir uns selbst verhalten, wenn wir jemanden finden, der bedürftig ist oder in Not ist? So I really want to look into the Bible and discover really clearly what should we be doing. Wir möchten heute in die Bibel gucken und genau feststellen, was wir in solchen Situationen tun sollen. Now, before I go into that, I want to talk about a difference between needs and wants. Bevor wir uns das genauer anschauen, möchte ich darüber reden, was der Unterschied ist zwischen Bedürfnissen und etwas einfach nur zu wollen. There's people in true need. Leute, die brauchen etwas wirklich. And there's a lot of people who just want something. Und andere Leute möchten einfach nur was haben. Their hand is out all the time. Die Hand ist immer offen. Gib mir etwas, ich möchte was haben. And that's not the people I'm talking about. Und das sind nicht die Leute, über die ich heute reden möchte. I think you know those kinds of people. Ich glaube, ihr kennt die Art von Leuten. Often they have put themselves in a situation where they need to get something from others. Oftmals haben sie sich selber in die Lage gebracht, dass sie etwas von anderen Leuten benötigen. Or they're lazy. Oder sind einfach faul. And they just say, I want to Just relax and let you help me. Oder sie sagen sich, ich möchte mich einfach nur entspannen und möchte, dass du mir hilfst. You know, it's very interesting. Jesus was not nice to everybody. Und es ist ganz interessant zu sehen. Jesus war nicht zu allen Leuten einfach nur nett. You know, we know God is love. Wir wissen, Gott ist Liebe. And we know the love of Jesus Christ to people. Und wir kennen die Liebe von Jesus zu den Leuten. But he was not nice to everyone. Aber er war nicht nett zu jedem. There were some people who came into the temple and were trying to get from the people. Da gab es ein paar Leute, die sind in den Tempel gegangen und wollten von den Leuten was haben. They weren't there to love God. Die waren nicht da, um Gott zu lieben. They weren't there to give to help other people. Die waren noch nicht da, um anderen Leuten zu helfen. They were there to get. Die wollten was haben. And Jesus, the Bible says he got very angry. Und die Bibel sagt, Jesus wurde wirklich wütend. And he even took a whip. Und er hat sogar eine Peitsche genommen. And he drove them out of the temple. Und er hat sie aus dem Tempel rausgetrieben. He said, "You kind of people, you are using others. No, no, no, get out of here." Er sagte, solche Leute wie ihr wollt nur andere benutzen. Raus mit euch hier. These people are wanting to just fill their pockets. Die Leute wollten nur ihre Geldbörse voll haben. Fill their stomachs. Ihre Bäuche. You know, fill themselves. Wollten sich selber mit was füllen. And they're not there with the right heart. Und die waren nicht da mit dem richtigen Herzen. And so, hey. No, I'm not going to accept that, Jesus said. Und Jesus sagte, das werde ich nicht akzeptieren. You know, you're out. Geh raus hier. And so we've got to realize that there's a big difference between a real need. Wir müssen einfach feststellen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einem wirklichen etwas Benötigen and then people who just want to use you. Und people, die dich einfach nur ausnutzen wollen. And we are not open to people who just want to use us. Und wir sind nicht offen gegenüber Leuten, die uns ausnutzen wollen. You know, in fact, we do them a disservice. Eigentlich tun wir ihnen damit einen Missdienst. We are hurting people when we let them use us. Eigentlich tun wir ihnen nichts Gutes an und verletzen sie sogar, wenn wir sie uns ausnutzen lassen. It's like taking a drug addict and giving them the drugs. Das ist wie wenn man einem Drogenabhängigen die Drogen zur Verfügung stellt. We're not going to do that. Wir werden das nicht tun. So there is a time to say no. Es gibt auch eine Zeit, Nein zu sagen. And it's totally okay. Und es ist absolut okay. And we should not feel bad when we say no. This is a situation that I'm not going to help. Und wir sollten uns nicht schlecht dabei fühlen, wenn wir sehen, das ist eine Situation, wo ich nicht helfen möchte. Now I want to establish that first, so that you understand what I'm talking das about. Das wollte ich zuerst klarstellen, bevor wir weitergehen in diesem Thema. Now, so there's a time we say no. This is not something that I need to help. Also es gibt auf jeden Fall eine Zeit, wo wir auch sagen können, nein, das ist nichts, wo ich jetzt helfen werde. But there are real needs. Aber es gibt natürlich wirkliche Bedürfnisse. There are people who are truly in a situation that they cannot get out of themselves. Es gibt Leute, die wirklich in Situationen sind, aus denen sie alleine einfach nicht mehr rauskommen können. And as Christians, we have a tremendous responsibility. Und als Christen haben wir eine wirkliche Aufgabe und eine Verantwortung in diesem Bereich. Let's look at Luke chapter 10, verses 25 through 27. Lass uns Lukas 10 anschauen, die Verse 25 bis 27. A lawyer came to Jesus and said, "How do I inherit eternal life?" Ein Gesetzesgelehrter kam zu Jesus und fragte, wie kann ich das ewige Leben erben? And so Jesus answered him with this question, actually. Und Jesus antwortete ihm mit dieser Frage eigentlich. And he answered it correctly. Und er sagt es korrekt. Here we go. Da kam ein Gesetzeslehrer und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn, Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Now, he very clearly says, love God. Er sagt ganz klar, liebe Gott. And Jesus said, yes, you answered correctly. Und Jesus sagte, richtig, du hast richtig geantwortet. Love God and love people as yourself. Liebe Gott, aber liebe auch deinen Nächsten, deinen Mitmenschen wie dich selbst. And then it's very interesting. The lawyer then says, the man says, well, who is my neighbor? Und dann ist ganz interessant, der Gesetzeslehrer fragt dann, aber wer ist denn mein Mitmensch, mein Nächster? And the Bible says that Jesus, that this man was trying to justify himself. Und die Bibel sagt, dass dieser Mann einfach versucht hat, sich selbst zu rechtfertigen. It would be like us saying, well, you know, I don't know those people very well, so maybe I don't have a responsibility. Das wäre wie wenn wir sagen würden, ich kenne die Leute eigentlich gar nicht so gut, ich glaube nicht, dass ich da eine Verantwortung habe. They don't live next door to me. Die leben nicht next an der Tür zu Tür mit mir. They're not in my church. Sie sind nicht in meiner Gemeinde. So I don't have a responsibility. Ich habe da keine Verantwortung. And this is what Jesus responded with. Und da antwortete Jesus Folgendes. He told the story of the Good Samaritan. Er antwortete mit der Geschichte des barmherzigen Samariters. And then at the end of the story of the Good Samaritan. Und am Ende dieser Geschichte. He says, then who is the neighbor? Stellt er die Frage, wer ist jetzt dein Nächster? Who is the good neighbor? Wer ist der Nächste? And he says it's the one who was in need, who helped the person in need. Und die Antwort ist, es war derjenige, der Nächste, der geholfen hat der Person, die in Not war. If you're not aware of the Good Samaritan story, let me quickly just tell it to you. Falls ihr die Geschichte nicht kennt mit dem guten Samariter, ich werde sie mal kurz zusammenfassen. The Bible says there was a certain man that came from Jerusalem. Die Bibel sagt, da kam ein bestimmter Mann von Jerusalem. He was attacked by people. Er wurde angegriffen von Menschen. He was beaten. Er wurde geschlagen. He was all of his things were taken away from him. Alle seine Habseligkeiten wurden weggenommen von ihm. He was laying on the road in injured and in pain and had could not do anything. Er lag auf der Straße, er war verletzt, er hatte Schmerzen, er konnte gar nichts mehr machen. Three people came by him. Drei Leute kamen vorbei. Two of them were spiritual people. Zwei von denen waren geistliche Leute. And they turned away. Und sind weggegangen, haben sich umgedreht. They did not help him. Haben ihm nicht geholfen. The third person. Die dritte Person, die kam, was a man from Samaria. War ein Mann von Samaria. He had a different culture. Hatte andere Kultur. He had a different religious background. Hat einen anderen religiösen Hintergrund. He was a person who was not normally associating with people from Jerusalem. Das war eine Person, der normalerweise nichts mit Leuten aus Jerusalem zu tun haben würde. But he stopped. Aber er hat angehalten. He helped that man. Er hat ihm geholfen. He bound up his wounds. Hat seine Wunden verbunden. He took him to a hotel. Er hat ihn in eine zu einem Hotel gebracht. He said to the keeper, keep him, I will pay all of the costs. Er hat zum Gastwirt gesagt, behalte ihn hier, ich werde alles bezahlen. Help him get better. Hilf ihm, dass er wieder gesund wird. I'll come back and I'll pay anything it costs. Ich komme weg und ich komme zurück und bezahle alles, was es gekostet hat. And Jesus said, that's the person who was the good neighbor. Und Jesus sagte, das war die Person, der gute Nachbar. This is how I want you to act towards people in need, Jesus was saying. Das ist es, wie ich von euch möchte, dass ihr gegenüber Leuten euch verhaltet, die in Not sind. Now this is interesting. Jesus could have said to the lawyer. Jesus hätte auch zu dem Gesetzeslehrer sagen können. He could have said, let's just focus on God. Er hätte auch sagen können, lass uns wirklich nur unser Augenmerk auf Gott richten. Let's love God. Lass uns Gott lieben. And give ourselves to God. Lass uns ganz Gott hingeben. Everything will be wonderful. Und alles wird wunderbar sein. That's all you need to do. Das ist alles, was du tun musst. You don't need to concentrate on anything else. Du musst dich auf gar nichts anderes konzentrieren. Just give yourself to God and the world will be fine. Gib dich nur ganz Gott hin und die Welt wird toll sein. But he didn't even say any more about loving God. Aber er hat zu dem Thema Gott lieben überhaupt nichts weiteres mehr gesagt. He just said to the man, listen, this is what I want you to know. Sagt er sogar zu dem Mann, pass auf, das ist es, was ich möchte, dass du weißt. We need to be touching people who are in need. Wir müssen Leute berühren, die in Not sind. Let's look a little bit more at what the Bible says about our responsibility to people in need. Lass uns ein bisschen näher in die Bibelstellen gehen, was die Bibel sagt zu uns, wie wir uns den Leuten gegenüber verhalten sollen, die in Not sind. The Bible is very serious about it. Die Bibel ist da ganz ganz ernst und klar. The Apostle James wrote this. Der Jakobus schrieb Folgendes. James chapter 2 verses 15 and 7 through 17. Jakobus 2 Verse 15 bis 17. Nehmt einmal an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen haben und hungern müssen. Was nützt es ihnen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch das Beste, ich hoffe, dass ihr euch warm anziehen und satt essen könnt, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, dann ist er tot. Simply acknowledging that there's a need isn't enough. Nur zu erkennen, dass es eine Not gibt, das reicht nicht aus. We do that often. Wir erleben das oft, wir tun es oft. We hear of a situation and we say those poor people. Wir hören von einer Situation und denken, Mensch, die armen Leute. I feel so sorry for them. Die tun mir so leid. They're in such a bad situation. Die sind in so einer schlimmen Lage. True. Ja, es ist wahr. But what do we do? Aber was machen wir? Are we just saying, oh, that's such a bad situation? Sagen wir nur, Mensch, es ist eine schlimme Lage. We have a responsibility. Wir haben eine Verantwortung. Now, our responsibility might be to pray for them if there's nothing else we can do. Okay, unsere Verantwortung könnte sein, wenn wir nichts anderes tun können, wir beten für sie. With the people in Norway that we talked about last week. Zum Beispiel die Leute in Norwegen, über die wir letzte Woche gesprochen haben. There's not a lot that we can do. Da gab es für uns nicht so viel zu tun. They don't really need money. Die brauchen nicht wirklich Geld. There's probably a lot of of counseling help that they're getting. Es gibt wahrscheinlich auch eine ganze Menge von Beratungshilfestellungen, die sie bekommen. But so we can pray. Aber was wir tun können, wir können beten. And that can be very helpful for Und das ist sicherlich sehr hilfreich für sie. But in other situations there are things we can get involved with and we can do. Aber in anderen Situationen, da gibt es tatsächlich Dinge, die wir tun können, in die wir uns einbringen können. And so we shouldn't just be sitting back and saying, oh, those poor people. Wir sollten uns nicht einfach nur hinsetzen, zurücklegen und denken, Mensch, die armen Leute. We need to be thinking, is there something that I can do? Unsere Gedanken sollten sein, gibt es da etwas, was ich tun kann? Let's look at what the Apostle John says. Lass uns gucken, was der Apostel Johannes sagt. 1. John chapter 4, verses 20 through 21. 1. Johannes Kapitel 4, Verse 20 bis 21. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. Now, if we love God, wenn wir Gott lieben, we must love people. Wir müssen Menschen lieben. And love is not just saying, I feel sorry for you. Und Liebe heißt nicht einfach nur zu sagen, hey, du tust mir leid. Love is action. Liebe sind Taten. If I love my wife and she's in a difficult situation, I'm not just going to say, I'm so sorry for you, honey. Wenn ich meine Frau wirklich liebe und ich sehe, dass sie in einer schwierigen Situation ist, dann sage ich nicht einfach nur, hey, du tust mir leid. I'm going to do whatever I can to help her. Ich werde tun, was immer ich tun kann, um ihr zu helfen. That's love. Das ist Liebe. That's love. Das ist Liebe. And if we love God, und wenn wir Gott lieben, we must love people. Wir müssen gleichsam auch Menschen lieben. The two go together. Die beiden Sachen kommen you zusammen. Cannot separate those. Du kannst nicht voneinander trennen. So we cannot be people who say, oh, I love you, God. Wir können nicht Leute sein, die sagen, hey, wir lieben dich, Gott. And then we close our eyes to the needs of people in this world. Wir verschließen unsere Augen gegenüber den Bedürfnissen der Menschen auf dieser Welt. That doesn't work. Das klappt nicht. God says it's not compatible. Gott sagt, das ist nicht miteinander vereinbar. If you love him, you will love people. Wenn du ihn liebst, dann wirst du auch Menschen lieben. Now, the first scripture we read said that we are to love people like we love ourselves. Die erste Stelle, die wir gelesen haben, war, da ging es darüber, dass wir andere Menschen lieben sollen, wie wir uns selbst lieben. I want to tell you something. We love ourselves much more than we realize. Ich würde euch was sagen. Also wir lieben uns selber viel, viel mehr, als wir es vielleicht oft von uns oder selber feststellen. Some of us think, oh well, I don't have a very good self-esteem. Manche mögen vielleicht denken, oh, ich habe, glaube ich, eine ganz, ganz gute Beziehung zu mir selbst. I don't think that good about myself. Ich glaube, ich denke nicht so gut über mich selber. That's really a lie. Das ist wirklich eine Lüge. We love ourselves so much. Wir lieben uns wirklich so sehr. You know, we will go to university and spend years in university. Wir gehen zur Universität und verbringen dort Jahre damit. Why are we doing that? Warum machen wir das? So we can have a better life. Damit wir ein besseres Leben haben. So that we can have a good situation in our lives. Damit wir eine gute Lage in unserem Leben haben. Man, that's sacrifice. Das ist ein Opfer. You know, we spend money to go to the movies. Wir geben Geld aus, um ins Kino zu gehen. We spend money to go out to dinner. Wir geben Geld aus, um essen zu gehen. We work 8 hours a day or 10 hours a day or 12 hours a day. Wir arbeiten 8 Stunden, 10 Stunden oder gar 12 Stunden am Tag. Yeah. I hope you're not just working 2 hours a day. Ich hoffe, dass du nicht nur 2 Stunden am Tag arbeitest. Okay. But anyway, so we're working and why are we doing all of this? So wir arbeiten und warum tun wir das alles? Because we care about ourselves. Weil wir uns um uns selber kümmern. We care about what we have. Having something. Wir kümmern uns und sorgen uns darum, dass wir wirklich Sachen bekommen. You know, some people really, really love themselves. Manche Leute, die lieben sich wirklich sehr selbst. They go to the gym. Die gehen zum Fitnessstudio. And they run on a machine that goes nowhere. Und die rennen auf einer Maschine, die nirgendwo hingeht, so ein Laufband nehme ich an, meint er. For hours they're running on this machine that goes nowhere. Für Stunden rennen sie auf der Maschine und kommen nirgendwo ran vorwärts. I'm telling you, that's loving yourself. Das heißt, dich selber lieben. They pick up weights that they don't have to pick up. Sie heben Gewichte hoch, die sie eigentlich gar nicht hochheben müssen. And they do it over and over and over and over again. Und sie heben sie hoch, immer wieder und immer wieder. And they get all sweaty. Und sie schwitzen. And they almost just kill themselves. Und sie bringen sich fast selbst um dabei. Because they love themselves. Weil sie einfach sich selber und ihre Muskeln lieben. I don't love myself that much, everybody. Ich liebe mich selbst nicht so sehr. Okay. I love myself, but not for that. Ich liebe mich selber, aber vielleicht nicht in diesem Bereich. We really, really do. We save up our money. Wir sparen unser Geld. We make sure that we have a solid bank account. Wir sorgen dafür, dass wir einen guten gefülltes Bankkonto haben. And we put the money in there. Und wir zahlen das Geld hin ein. And why? Warum? Because we're thinking about our future. Weil wir an unsere Zukunft denken. And we're investing in ourselves, maybe our children too. Ja, und investieren in uns selbst, vielleicht auch in unsere Kinder. But we need to realize we really, really do care a lot about us. Aber wir müssen erkennen, dass wir wirklich, wirklich sehr, sehr viel sich um uns selber kümmern. And the question is this. Und die Frage ist folgende. Are we loving other people as much as we are loving ourselves? Lieben wir andere Leute tatsächlich genauso viel, wie wir uns selbst lieben? That's what the Bible says we should be doing. Das ist, was die Bibel sagt, was wir tun sollten. You love those people who have nothing as much as you love yourself. Du sollst die Menschen, die gar nichts haben, genauso lieben, wie du dich selbst liebst. There's a movie called, in English it's called 127 Hours. Es gibt da einen Film mit dem englischen Titel 127 Stunden. Das war jetzt die Übersetzung natürlich. How many have seen that movie? Wer hat das gesehen? Okay. 127 Hours. 127 Stunden. It's a... Do you know... And do you know the... is it in Deutsch the same title? Okay. 127 ist der Titel in den deutschen Kinos. Unfortunately, I'm going to tell you the ending here. Ich muss euch leider das Ende des Films jetzt schon mal erzählen. Sorry, everybody. Tut mir leid. Can I tell it? I have to tell them the ending, don't ich I? Ich muss euch leider das Ende erzählen. Well, I knew the ending before I saw the movie, so. Ich selber kannte das Ende, bevor ich den Film gesehen habe. The film is about this man, a man named Aaron. Und in dem Film geht es um diesen Mann, der heißt Aaron Ralston. And in 2003 this man went on a hiking journey through some canyons in Colorado. Und im Jahre 2003 ging dieser Mann auf eine Klettertour durch die Canyons in Colorado. He didn't tell anyone where he was going at the time. Er hat keinem vorher erzählt, wo er hingehen würde in dieser Zeit. Very adventurous man, very athletic. Er ist ein Abenteurer, ein richtiger Athlet. And he just loved to just take a bicycle and hike and go through the wilderness. Und er hat es wirklich geliebt, einfach nur in die Natur hinauszugehen, also entweder zu Fuß oder im Fahrrad. And he was going down one small little narrow part of the canyon. Und er ist an so einem kleinen Bereich innerhalb des Canyons ist er durchgegangen. Maybe only about this wide. Vielleicht nur so ein Meter breit. And he was climbing down it. Und er ist dort runtergeklettert. And when he did that, he accidentally moved a rock. Und als er das getan hat, ist ihm aus Versehen einen Felsblock bewegt. And that thing fell and it pinned his arm against the canyon. Und dieser Felsblock hat sich bewegt, ist runtergefallen und hat seinen Arm eingeklemmt gegen diesen Canyon. And this is a scene from the movie actually. Und was man hier sieht, ist eine Filmszene. He was in that place for 127 hours. Und er war an diesem Platz für 127 Stunden. I think it's between 5 and 6 days. Ich denke, das ist so 5 bis 6 Tage. So he's in this position. Und er ist in dieser Position. No ability to get any food. Keine Möglichkeit, Essen zu bekommen, etwas Wasser zu bekommen. And there was absolutely no way he could get free from that. Und es war absolut keine Möglichkeit, davon sich selbst zu befreien. And I'm not going to go into the details. Und ich möchte nicht ins Detail gehen jetzt. But I'll just say this just simply. Und ich sage es jetzt ganz einfach. He ended up having to cut his arm off. Die ganze Sache hat damit geendet, dass er sich selbst seinen Arm abgeschnitten hat. Now, He came to the really to the end of his life. Er kam wirklich ans Ende seines Lebens. And he just absolutely did not have any other way to go. Und er hatte wirklich gar keine andere Möglichkeit, da rauszukommen. And he knew he could not survive Und er much wusste, longer. Er könnte nicht weiter überleben. And so he did that. Und hat es getan. He loved himself so much. Er hat sich selbst so sehr geliebt. That he cut his own arm off. Dass er seinen eigenen Arm abgeschnitten hat. Now here's the full picture. Hier ist das volle Bild von ihm. He's alive today. Er lebt heute. It's an amazing story. Das ist eine wirklich eine tolle Geschichte. Ben tells me he's a Christian. Ben hat mir erzählt, dass er ein Christ ist. And he travels around doing motivational speeches. He's an amazing man. Und er reist herum und erzählt, macht Motivationstraining zu anderen Leuten. Ist ein toller Mann. But I want to tell you. I want us to understand how much we really do love ourselves. Aber ich möchte, dass wir hier an diesem Bild verstehen, wie sehr wir uns selber lieben. When it comes to a very, very real and serious situation, we will do anything and everything to save ourselves. Wenn es zu einer wirklich lebensbedrohlichen oder zu einer ernsten Situation kommt, wir würden alles tun, um uns selbst zu retten. Isn't that right? Ist das nicht richtig? Won't we just do just about anything to save ourselves? Wir würden alles tun, um uns selber zu retten. And Jesus says, you need to love others like you love yourself. Und Jesus sagte, ihr sollt die anderen genauso lieben, wie ihr euch selber liebt. Now he gets really, really serious. Now Jesus does. Jesus wird wirklich sehr, sehr ernst hier. And I want to read you Volker to read you a very long passage of scripture. Und ich werde jetzt eine relativ lange Stelle lesen aus der Bibel. It's going to be like 5 slides, everybody. Es wird fünf. So it's really long. Fünf Slides sein. But listen closely, please. Bitte hört genau zu. This is from Matthew chapter 25. Es ist aus Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Herrscherthron Platz nehmen. Alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt werden. Und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirt die Schafe von den Böcken trennt. Die Schafe wird er auf seine rechte Seite stellen und die Böcke auf seine linke Seite. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von allem Anfang an zugedacht hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die, die den Willen Gottes getan haben, fragen, Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig und gaben dir zu essen? Oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen dich auf? Oder nackt und wir gaben dir etwas anzuziehen? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir besuchten dich? Dann wird der König antworten, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Dann wird der König zu denen auf seiner linken Seite sagen, geht mir aus den Augen, Gott hat euch verflucht. Fort mit euch in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, aber ihr habt mir nichts anzuziehen gegeben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie ihn fragen, Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig oder durstig? Wann kamst du als Fremder? Wann warst du nackt oder krank oder im Gefängnis? Und wir hätten uns nicht um dich gekümmert. Aber er wird ihnen antworten, ich versichere euch, was ihr an einem von meinen geringsten Brüdern oder an einer von meinen geringsten Schwestern zu tun versäumt habt, das habt ihr an mir versäumt. Auf diese also wartet die ewige Strafe. Die anderen aber, die den Willen Gottes getan haben, empfangen das ewige Leben. Those are extremely serious words. Das sind sehr, sehr ernste Worte. I can't even begin to expound on how anymore on how serious that statement is from Jesus. Ich könnte das gar nicht mehr noch weiter ausführen, wie ernst diese Aussage von Jesus ist. He's talking about eternal judgment. Er redet hier von ewigem Gericht. And it's all related to how did we treat other people. Und es geht lediglich darum, bezieht sich darauf, wie wir andere Leute behandelt haben. Jesus actually says this: when you do good to somebody in need. Jesus sagt eigentlich Folgendes: Wenn du etwas Gutes gegenüber jemand tust, der in Not ist, it's just like doing it to me, das ist wie als wenn du es direkt zu mir tun würdest. So let me ask you a question. So lasst mich euch eine Frage stellen. If Jesus was starving in Africa, wenn Jesus in Afrika hungern würde, what would you do? Was würdest du tun? If Jesus did not have any place to sleep, wenn Jesus keinen Platz hätte, um dort zu schlafen, or any clothes to wear, oder irgendwas anzuziehen, what would you do? Was würdest du tun? Would you just say, oh, poor Jesus? Würdest du nur sagen, oh, armer Jesus? Or would you do whatever you can do? Oder würdest du tun, was du auch immer tun kannst? Now, I don't want to manipulate you. Ich möchte euch jetzt hier nicht manipulieren. I'm not here to try to manipulate your emotions. Ich bin jetzt nicht hier, um euch in irgendeiner Weise eure Emotionen zu manipulieren. In fact, I didn't want to be real emotional in this message. Eigentlich wollte ich in dieser ganzen Botschaft nicht sehr emotional sein. Because this speaks for itself. Weil das, was wir gelesen haben, für sich selber spricht. This is so strong. Das ist so stark. And it should. His words should grab our hearts. Und seine Worte sollten unser Herz angreifen. And we should be moved to action. Und wir sollten dadurch zu Taten verleitet werden. Just simply by those very words of Jesus. Einfach durch die Worte, die Jesus selbst gesprochen hat. When did we do this to you, Jesus? Wann haben wir das zu dir getan, Jesus? When you did it to them, you did it to me. Als du es ihnen angetan hast, dann hast du es mir angetan. We can't separate loving God and loving people. Wir können nicht voneinander trennen, Gott zu lieben und Menschen zu lieben. It doesn't happen. Das geht nicht. Do we really love God? Lieben wir wirklich Gott? Then you're gonna see it in how we touch people's lives. Dann wirst du es darin sehen, wie wir die Leben von anderen Menschen berühren. I don't want us to be just a normal church. Ich möchte nicht, dass wir nur eine ganz normale Gemeinde sind. I want our church to be a church that is a group of people that does more than talk about love. Ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, mehr als eine Gruppe von Leuten sind, die nur darüber reden, über Liebe reden. More than a group of religious people who claim to love God. Mehr als eine Gruppe von religiösen Leuten, die so tun oder vorgeben, Gott zu lieben. Rather, I want us to be a people who are willing to go to tremendous sacrifice. Ich möchte, dass wir viel eher Leute sind, die bereit sind, wirklich enorme Opfer auf sich zu nehmen. To help people who are in need. Um Menschen zu helfen, die in Not sind. Even when we don't get any credit for it. Auch wenn wir selber dafür gar nichts zurückbekommen. Jesus did not say, go ahead and tell everybody what you're doing. Jesus hat nicht gesagt, geh weiter, geh raus und erzähl allen Leuten, was du tust. Let the world know so that they can look at you. Lass die Leute sehen und sie sollen dich anschauen. No, he just said, do it. Na, er sagte, nee, geh hin und tu es. We can help people in a lot of different ways. Wir können Menschen auf verschiedene Art und Weise helfen. I told you there's two groups of people, those who want and those who are in need. Ich habe euch erzählt, es gibt zwei verschiedene Gruppen von Menschen, welche die etwas möchten und haben wollen und andere, die etwas brauchen. Now with the people who are want. Die Leute, die etwas haben wollen, einfach nur. Always trying to get something from us. Die immer irgendwas kriegen möchten. There may be something we can do for them. Vielleicht können wir für die etwas tun. We might be able to teach them a new way. Wir könnten denen beispielsweise, sie könnten sie lehren. Say no to them. Wir könnten ihnen sagen nein. And show them how to live in a responsible way. Und ihnen zeigen, wie sie selber verantwortlich mit ihrem Leben umgehen können. We can love them. Wir können sie lieben. But we don't have to give them what they want. Aber wir müssen nicht unbedingt genau das geben, was sie haben wollen. Sometimes that's, as I said, sometimes that's hurting them. Manchmal ist es kontraproduktiv. But it's their choice. Ja, aber es ist ihre Wahl. Now with the other people, mit den anderen Menschen, who have no ability to help themselves whatsoever, die keine Möglichkeit haben, sich mehr selber zu helfen, we need to step out and do something. Wir müssen einen Schritt nach vorne tun und ihnen helfen. Now why don't we do more? Warum machen wir nicht mehr? Why aren't we involved in helping people more? Warum sind wir nicht selber damit mehr beschäftigt, anderen Menschen zu helfen? Two things I'll mention right now. Zwei Dinge möchte ich jetzt hier Number erwähnen. One is selfishness. Nummer eins ist Selbstsucht. We see the world around us. Wir sehen die Welt um uns herum. And everything in the world revolves around how does it affect me? Und die ganze Welt rundherum dreht sich darum, wie betrifft mich das? If I give money, how will that affect me? Wenn ich Geld gebe, was habe ich davon? Will I have enough? Werde ich genug haben? If I give something, maybe I won't have enough. Wenn ich etwas gebe, vielleicht habe ich dann nicht mehr genug. You know, we have to get past that, everyone. Wir müssen da müssen wir drüber kommen über diese. We have to be willing to say with my time, with my life. Wir müssen bereit sein zu sagen mit meiner Zeit und mit meinem Leben. My schedule, my finances. Mit meinem Zeitplan, mit meinen Finanzen. I'm willing to make sacrifices. Ich bin wirklich bereit, Opfer zu tun. You know, we often complain about our situation. Oftmals beschweren wir uns über unsere eigene Situation. And we think that we've got things bad. Und wir glauben, dass es uns nicht gut geht. I've got problems. Ich habe Probleme. I don't have a lot of money. Ich habe nicht viel Geld. I don't have, you know, I have to think about myself. Ich muss mich um mich selber kümmern, an mich selber denken. And when we're complaining like this, it makes me think of this story. Und wenn wir uns auf die Art und Weise beschweren, dann fällt mir diese Geschichte ein. It makes me think of the story where the man was complaining because he didn't have any shoes. Und da fällt mir die Geschichte ein über diesen Mann, in der er sich darüber beschwert, dass er keine Schuhe hat. I don't have any shoes. Ich habe keine Schuhe. And he complained. Und er beschwerte sich. Until he saw a man with no feet. Bis er einen Menschen gesehen hat, der gar keine Füße mehr hatte. And then things changed. Und dann haben sich die Sachen geändert. We might think we have it bad. Wir könnten denken, uns geht es schlecht. We have no idea what bad is. Wir haben überhaupt keine Vorstellung davon, was es heißt, es geht uns schlecht. We have no idea. Wir haben keine Vorstellung davon. The worst that's in this place. Das Schlimmste in diesem Platz, an diesem Ort, is so much better than many situations. Ist so viel besser als viele Situationen in dieser Welt. The second thing is fear. Das Zweite ist Angst. Fear that I don't have enough. Angst darüber, dass ich nicht genug haben könnte. Fear of not knowing what will happen if I do something. Angst, dass ich nicht weiß, was passieren wird, wenn ich etwas tue. Fear of pain. Angst vor Furcht. Angst vor Schmerz. Sacrifice brings pain. Opfer bringt Schmerz. One of the places I learned, the first places I learned to preach was in an old person's home. Der erste Ort, an dem ich gelernt habe zu predigen, war in einem Altersheim. And these were really old people. Und da waren wirklich alte Leute. And I used to go every Sunday afternoon after church. Ich bin da jeden Sonntagnachmittag nach der Kirche hingegangen. Priscilla and I would go and we would be there. Priscilla und ich sind dort hingegangen, wir waren da. And we would just bring the word of God to these people. Und wir haben das Wort Gottes zu diesen Leuten gebracht. We would bring somebody who thought they could play the guitar. Wir haben Leute gebracht, die glaubten, Gitarre spielen zu können. And we would try to sing with that. Und wir haben versucht, mit denen zu singen. And we did our best. Und wir haben unser Bestes getan. And you know, I want to tell you something. That was actually very hard for us. Und ich kann euch sagen, das war wirklich schwer für uns. There was a point that it was. I had to make a choice. Es gab da einen Punkt, an dem ich selber eine Entscheidung treffen musste. Because we got to love those people. Weil wir wollten diese Leute lieben. But many of them would die. Aber viele von denen würden sterben. And that was painful. Und das ist wirklich schmerzhaft. Painful to invest your life in people who then die. Es ist wirklich schmerzhaft, dein Leben in Leute zu investieren, von denen du weißt, dass sie bald sterben würden. And I don't know that they knew Christ. We did the best we could. Ich weiß nicht, ob sie wirklich Christus kannten. Wir haben unser Bestes getan, dass sie ihn kennenlernen. But we don't know. Aber wir wissen es nicht. With some of them we do know very clearly. Von manchen von ihnen wissen wir es ganz, ganz eindeutig. But it was so painful to invest in people who were dying in front of your face. Aber es war so schmerzhaft, für die sich selber in Leute zu investieren, die vor deinen Augen gestorben sind. And to invest your heart and your emotions in their lives. Dein Herz und deine Emotionen, dein Leben daran zu investieren. But we said, okay, even though it's painful. Okay, wir machen das, auch wenn es weh tut. We're going to do it. Wir machen es. And it was a wonderful time. Und das war eine wunderbare Zeit. Now, some of us are afraid of pain. Manche von uns haben Angst vor Schmerz. We have to get past that. Wir müssen darüber hinwegkommen. And just do what Jesus said. Wir müssen das tun, was Jesus sagte. So how do we overcome this? Wie kommen wir darüber hinweg? How do we overcome this selfishness? Wie kommen wir über diese Selbstsucht hinweg? How do we overcome this fear? Und über diese Angst. Let's read Galatians chapter 2 verse 20. This is the apostle Paul speaking. Lass uns Galater 2 Vers 20 lesen, wo Apostel Paulus sagt: Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. We need to surrender ourselves to Jesus. Wir müssen uns selbst ganz Jesus hingeben. Seriously surrender. Wirklich ernsthaft ihm hingeben. Surrender us. Wir müssen uns selbst aufgeben. All of this that I want for me. Alles das, was ich für mich selber möchte. All of this, it's my life. Alles das, es ist mein Leben. Needs to be surrendered to Jesus. Alles das muss Jesus hingegeben werden. It's not my life. Es ist nicht mein Leben. My life is your life. Mein Leben ist dein Leben. I give myself to you. Ich gebe mich dir selbst hin. I'm not my own anymore. Ich bin nicht mehr der Herr, mein eigener Herr in ihm. And Jesus, come and live in me. Und Jesus, komme und lebe in mir. You have your way in me. Hab deinen Weg in mir. If it's painful, it's painful. Wenn es schmerzhaft ist, dann ist es schmerzhaft. And your grace will be there for me. Und deine Gnade wird für mich da sein. If I'm fearful, you can be there to stand beside me. Wenn ich Angst habe, kannst du da sein und mir beizustehen. And you will be faithful to me. Und du wirst treu sein gegenüber mir. If I lose my life, wenn ich mein Leben verliere, I'm with you. Ich bin nicht mit dir gemeinsam. Bible says, what is it if we gain the whole world? Die Bibel sagt, was wäre es, wenn wir die ganze Welt bekämen? And lose our real life. Und würden unser wirkliches Leben verlieren. We've got real life to look forward to, everybody. Wir haben wirkliches Leben, auf das wir uns freuen können, ihr alle. Not 70 years. Nicht 70 Jahre. Not 80 years. Nicht 80 Jahre, 90. We've got real life to look forward to. Wir haben wirkliches Leben, auf das wir uns alle freuen können. And that's what we're investing in. Und das ist das, worin wir investieren. God in us. Gott in uns. That's what Christianity is. Das ist, was Christentum ist. Jesus alive in us. Jesus lebendig in uns. And living through us. Und lebend durch uns. Now, I want to encourage us to, as I said, I want us to be more than just a normal church. Wie ich gesagt habe, ich möchte, dass wir mehr sind als eine normale Gemeinde. We're doing it a little bit. Wir tun es bereits ein kleines bisschen. I love what Caro is doing. Ich liebe, was Caro macht for the refugees. Mit den Flüchtlingen, was sie für die Flüchtlinge tut. She's teaching them English when they can't get English through the government. Sie bringt ihnen Englisch bei. Huh? Sie bringt ihnen Deutsch bei, wenn sie es nicht von der Regierung bezahlt bekommen. Gee, is it really Deutsch she's teaching them? Ist es wirklich Deutsch? She's teaching them. That's true. Jetzt, das ist wahr. Sie bringt ihnen Deutsch bei. The problem is she's not teaching me. Das Problem ist, sie bringt es mir nicht bei. Okay. But she is teaching my wife. So aber sie bringt es meiner Frau bei. Okay. But Caro is doing a great job. She's sacrificing. Caro macht eine tolle Arbeit. Sie opfert. We've got also Jürgen and Dörte are there. Wir haben auch da Jürgen und Dörte, die mithelfen. Maria. No, I'm sorry. Soraya and some others are coming. Und andere kommen auch und helfen. On Monday nights. Montagsabends. And they're offering free Deutsch und sie courses. Bieten kostenlose Deutschkurse an. And that's a great thing. Das ist eine tolle Sache. I would love people in this church to be creative. Ich würde es lieben, wenn die Leute aus dieser Gemeinde schöpferisch sein würden. Helping people in need. Einfallsreich sein würden, Leuten zu helfen, die in Not sind. Maybe it's giving money. Vielleicht geht es darum, Geld zu geben. It could be giving time. Es könnte auch darum gehen, Zeit zu geben. It could be leading a movement to get people interested in a certain situation. Oder eine Bewegung zu leiten, um Leute in eine bestimmte Situation zu bringen. You could start a movement that says we're going to help this group of people. Ihr könntet beispielsweise eine Bewegung leiten, wo es darum geht, bestimmten Leuten zu helfen. And there's people all over this world who do really want to help others. Und es gibt eine ganze Menge Leute auf der Welt, die wirklich anderen helfen wollen. So you start your Facebook page. So fang eine Facebook-Seite an. And it could be a million different things. Und es könnten eine Million andere Dinge sein. Now we as a church really want to do some things. So I'm going to give you a challenge today. Wir als Gemeinde wollen einfach irgendwelche Sachen in diesem Bereich tun. Ich werde euch herausfordern heute. I told you last week about the offering we wanted to take today. Ich habe euch letzte Woche bereits darüber erzählt, was wir heute als Opfer einsammeln wollen. We want to take an offering for East Africa. Wir wollen ein Opfer für Ostafrika einsammeln. This is not for us. Das ist nicht für uns. I read an article this last week that says that 800,000 children are in danger of starvation. Ich habe letzte Woche einen Artikel gelesen, dass 800,000 Kinder in Gefahr laufen zu verhungern. This famine in East Africa affects about 7 million people. Diese Hungersnot in Ostafrika betrifft how many people? 7 million. 7 Millionen Menschen. And 800,000 children are in danger of starving. Und 800,000 Kinder leben in Gefahr, laufen Gefahr zu verhungern. Not 800. Nicht 800. Not 8,000. Nicht 8,000. 800,000. Now, do we just say those poor people? Sagen wir jetzt einfach nur diese armen Leute? Or do we do something? Oder machen wir was? And so this morning I want to take an offering, and the churches in Germany, the BFP churches in Germany are taking offerings from their churches to help people in South Africa, East Africa. Heute Morgen möchte ich ein Opfer einnehmen, und das läuft auch im gesamten Ekklesia-Verband, wo diese Opfer eingesammelt werden, um den Leuten in Ostafrika zu helfen. BFP. Oder BFP. Over 700 churches in Germany. Über 700. 700? Über 700 Gemeinden in Deutschland im Rahmen des BFP. And we're thinking about East Africa. Und wir denken dabei an Ostafrika. And so they've got a fund that they're having, and they're working on projects there. Und da brauchen wir Geld für, um da an Projekten zu arbeiten. So today I want us to give have an ability to respond to this message. Und heute möchte ich euch die Möglichkeit geben, auf diese Botschaft zu reagieren. I believe when you act, und ich glaube, wenn ihr was tut, when you do something, wenn ihr irgendwas macht, something incredible happens inside of you. Irgendwas Unglaubliches passiert in euch selber drin. When we give, wenn wir etwas geben, the Bible says that something is released in our lives. Die Bibel sagt, dass in unserem Leben etwas freigesetzt wird. And more will come in us. Und mehr kommt in uns rein. I don't give to get. Ich gebe nicht etwas, um was zu bekommen. But when I do give, aber wenn ich was gebe, great reward and blessing comes in my life. Eine große Belohnung und ein Segen kommt zurück in mein eigenes Leben. And if we're gonna follow Jesus, und wenn wir Jesus nachfolgen and do what he said, und sagen, was er tun, was er sagte, then we're gonna help. Dann werden wir es haben. So what we've got is some empty envelopes in the back here. Wir haben hinten einige leere Umschläge. Let's see. Mimi, can you grab those the right behind you? And those of you, there should be a big stack of empty ones. You want to go up and grab some more? Yeah, but there may be, we need more. I've got faith that we need a lot more. Ich habe Glauben daran, dass wir mehr als diese paar Umschläge brauchen werden heute Morgen. Oh, there we go. She got some. Okay. Jetzt haben wir just genug. Go ahead and pass them out to everyone, even if they don't want one. No. Yeah. Bitte gib jedem einen Umschlag, auch wenn er nicht haben will. I love you. Listen, this is very personal. Das ist eine sehr persönliche Sache natürlich. Jesus, thank you for loving us. Danke, Jesus, dass du uns liebst. We take your word seriously, Lord. Wir möchten dein Wort wirklich ernst nehmen. You said that we should love others as we love ourselves. Du sagtest, dass wir andere so lieben sollen, wie wir uns selbst lieben. And we should love others as if we are loving you by doing that. Wir sollten andere lieben, so als würden wir dich damit lieben. And so God, just help us. Bitte Gott, hilf uns. Change our hearts. Verändere unsere Herzen. Remove the selfishness. Ja, entferne diese Selbstsucht. And the fear that we have. Und die Angst, die wir haben. As we surrender ourselves to you. Wenn wir uns dir ganz hingeben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. So let's go ahead and pass these out to people. And you can respond. If you want a receipt for your giving, you can write your name and address on the envelope. Wenn ihr einen Beleg dafür haben wollt fürs Finanzamt, dann könnt ihr euren Namen und eure Adresse auf den Umschlag schreiben. And then we will record that and we'll be able to give you a receipt. Und wir werden das dann aufnehmen und entsprechend Ende des Jahres euch geben. Okay. And I'll give you all a few minutes and then we'll bring the baskets around. Ich werde euch ein paar Minuten geben jetzt und dann reichen wir die Körbe rum. Now, if you don't have all the money that you want to give today, wenn du heute nicht genug Geld da hast, was du eigentlich geben möchtest, we can take it next week. Wir können es auch nächste Woche nehmen. Oh, wait. There's money in one already. Oh, please, everybody. If you received an envelope with money, wenn ihr einen Umschlag bekommen habt, an dem schon Geld drin ist, dann ist es nicht gedacht, dass ihr es rausnehmen sollt, sondern gebt den Umschlag zurück. That is not what we intended to do. Das war nicht das, was wir heute machen wollten. You think God is blessing you already? Wenn du glaubst, dass Gott dich schon gesegnet hat. That is not correct. Das ist nicht richtig. Okay, good. But also through our Konto, on our website we have our Konto number. Oh, ihr könnt auch über unsere eine Überweisung auf unser Konto machen. Die Informationen stehen auf der Webseite. And if you put with your offering on the Konto, if you put East Africa, we will have it go to that. Und wenn ihr bei der Überweisung das Stichwort Ostafrika eintragt, dann wird es dafür verwendet werden. And one last thing. Eine letzte Sache noch. I see a lot of new faces in here today, or faces that I don't know real well. Ich sehe eine ganze Menge neue Gesichter heute Morgen hier oder Gesichter, die ich noch nicht so gut kenne. We have an information card. Wir haben eine Informationskarte. You can put your email address on there. Ihr könnt eure E-Mail-Adresse dort eintragen. We'd love to send you our weekly newsletter. Wir würden euch auch gerne unsere wöchentlichen Newsletter schicken and get to know you better. Und euch besser kennenlernen. And so I invite you to do that. Und ich lade euch ein, das zu tun. God bless you. Let's worship Jesus. Gott segne euch und lasst uns Jesus loben und preisen.